Bruder, die Sache fängt an zu reifen. Das Erz im Feuer wird langsam zu Eisen. Ein Schwert in den Händen, dann gemacht aus Stahl. Der Krieger steht heute wieder vor der Wahl. Zu ändern gilt Rache zu nehmen, ich vermag das zu tun. Fern von der Heimat, rastlos, ein Stamm von verschiedenen Kulturen. Geprägte Sinne im Geiste, unzähmbar voller Wut. Geprägt von Knechtschaft auf deren Gut. Der Zaum, in dem wir uns bewegen, aus dem es ausbrechen gilt. Jeder Mann, jede Frau dabei hilft. Zu sehen die Ernte vorher als Saat, dazu ich es wieder bringen, es vermag. Dumm zu erscheinen durch die Nacht, moderne Rosse zu reiten, lasse sie von den Augen lesen, dass ich alleine gereist bin. Früher im Geiste, heute die ganze Physis mit dabei, so dass die Tatsache stimmt, wieder aktiv zu sein. Trubel um zu rügen, das Volk der Schande, ein Rudel Füchse bildet eine Bande am Rande der Gesellschaft und bleiben wie immer tatbereit. Aus göttlicher Kraft entstand die Welt, die Gegenwart zeigt uns den Weg. Ein Auf und Ab, wie die Gezeiten auch manchmal Flut bringt. Unsere Freiheit an die Götter, die müssten wir gut bedingen. Unser heiliger Willen zu überleben als Trost. Unsere ach so menschliche Natur macht uns furchtlos. Wiederkehrend wird es sein, aus unserer Hoffnung geschöpfte Kraft. Auch wenn die Kluft zwischen Reich und Arm klafft, werden wir es schaffen, Brücken zu bauen. Wachsen wird in uns unser Vertrauen. Ich vermag dran zu glauben, die Rachsucht durch Menschenwürde entstanden wird taugen. Methoden, Rubel, Fehler, die uns betrügen um Lob. Von oben uns Kraft gebührt, es tobt eine Kraft in uns als Gegensinn dem Spuk. Zu Feuer wird dann wohl immer die Glut. Bruder, die Sache fängt an zu reifen, das Erz im Feuer wird langsam zu Eisen, ein Schwert in den Händen, dann gemacht aus Stahl. Der Krieger steht heute wieder vor der Wahl, zu ändern gilt Rache zu nehmen, ich vermag das zu tun. Fern von der Heimat, rastlos, ein Stamm von verschiedenen Kulturen, geprägte Sinne im Geiste, unzähmbar voller Wut, geprägt von Knechtschaft auf deren Gut. Der Zaum, in dem wir uns bewegen, aus dem es ausbrechen gilt, jeder Mann, jede Frau dabei hilft. Zu sehen die Ernte vorher als Saat, dazu ich es wieder bringen, es vermag. Dumm zu erscheinen durch die Nacht, moderne Rosse zu reiten, lasse sie von den Augen lesen, dass ich alleine gereist bin. Früher im Geiste, heute die ganze Physis mit dabei, so dass die Tatsache stimmt, wieder aktiv zu sein. Aus göttlicher Kraft entstand die Welt, die Gegenwart zeigt uns den Weg. Ein Auf und Ab, wie die Gezeiten auch manchmal Flut bringt. Unsere Freiheit an die Götter, die müssten wir gut bedingen. Unser heiliger Willen zu überleben als Trost. Unsere ach so menschliche Natur macht uns furchtlos. Wiederkehrend wird es sein, aus unserer Hoffnung geschöpfte Kraft. Auch wenn die Kluft zwischen Reich und Arm klafft, werden wir es schaffen, Brücken zu bauen. Wachsen wird in uns unser Vertrauen. Ich vermag dran zu glauben, die Rachsucht durch Menschenwürde entstanden wird taugen. Methoden, Rubel, Fehler, die uns betrügen um Lob. Von oben uns Kraft gebührt, es tobt eine Kraft in uns als Gegensinn dem Spuk. Zu Feuer wird dann wohl immer die Glut.